Heine Müller ist ein Gast in Austin. Er war im Herbst 75 hier als Gastschriftsteller in der deutschen Abteilung. Jetzt im Frühling 78 ist er wieder hier zu Besuch und ist nett genug, mit uns über Deutschland, die Nazizeit und Nachkriegszeit zu reden. Heine Müller, rechts von mir und weiter rechts von mir, Phyllis Manning. Unsere Studenten lesen sehr viele Geschichten in den Kursen über Deutschland, Nachkriegszeit, das Dritte Reich und was für eine Bedeutung das immer noch hat für Deutschland. Für sie ist das sehr oft 30 Jahre her alles, eine alte Geschichte, und wieso ist das immer noch so wichtig? Ja, ich sollte vielleicht erst sagen, ich war 33, 4 Jahre alt, also 45 war ich 16. Die Frage ist sehr allgemein, die du gestellt hast. Ich glaube, einmal hat das noch eine sehr große Bedeutung im Ausland für das Bild von den Deutschen, das man im Ausland hat. Andererseits ist es verschieden, glaube ich, erstmal die offizielle Haltung dazu und aber auch die Haltung der Bevölkerung in der DDR und in der Bundesrepublik. Ja, du kommst aus der DDR. Und was meinst du, das ist ein Unterschied? Ich glaube, wir haben auch einiges gelesen Anfang des Semesters über das Image von Deutschen im Ausland. Und das Image hat an sich sehr wenig mit dem Dritten Reich zu tun. Im Ausland, wie es scheint, aber im Inland scheint mir, ist das immer noch viel wichtiger als im Ausland. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist zum Beispiel in der Bundesrepublik, dass die Mehrheit der Bevölkerung das völlig verdrängt hat, dass das als bewältigte Vergangenheit gilt, dass man davon nichts mehr hören will. Das war ein guter Zwischentext. Ein Stuhl ist umgefallen, kein. Und in der DDR ist es vielleicht umgekehrt so, dass die Leute sehr überfüttert worden sind mit antifaschistischen Filmen, Büchern und so weiter, sodass da eine ähnliche Müdigkeit vielleicht da ist. Aber es gab einfach eine andere administrative Politik in Bezug auf die Vergangenheit. In der Bundesrepublik gab es die Entnazifizierung, also einen sehr formalen Akt, wo die Mitglieder der Partei oder der Organisation der Nazi-Partei kategorisiert wurden. Es gab aktive Mitglieder, es gab Mitläufer. Und wenn man dieses Verfahren hinter sich hatte, dann war man so wie nach der Beichte gereinigt von allem. Und in der Bundesrepublik zum Beispiel, das ist ein wesentlicher Unterschied, werden die Pensionen voll ausgezahlt auch an ehemalige Nazis, einfach nach dem geltenden Gesetz aus der Weimarer Republik, ohne Rücksicht auf politische Biografie. Du meinst, durch diesen Prozess hat man die eigentlich Schuldigen herausgesucht und separiert, und diejenigen, die nicht in diese Kategorie passten, wurden quasi freigelassen und lebten einfach normal weiter, oder wie? Ja, wobei zu denen natürlich auch sehr viele Schuldige gehören. Das ist klar, aber nach der Kategorisierung. Das war ein sehr formaler Akt. Und bei uns gibt es keine Übernahme der juristischen Verpflichtungen des Staats. Aha. Also die DDR versteht sich als ein neuer Staat. Mhm. Die Bundesrepublik ist ein Staat in der Tradition, zum Beispiel der Weimarer Republik. Und davon wird bestimmt die ökonomische Politik, also in Bezug auf die Rentenzahlung. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Bei uns auch gibt es keine Renten für Kriegerwitwen, also für Hinterbliebene von gefallenen Soldaten, aber überhaupt für Soldaten, Offiziere oder für Kriegsbeschädigte. Gibt es keine extra Renten, es ist keine Schuld übernommen worden. Und in der Bundesrepublik läuft das ganz formal weiter. Das macht auch, glaube ich, das hat einen Einfluss auf das Bewusstsein. Dass auch in der Bundesrepublik, ich will jetzt nicht agitieren, wirklich nicht, aber dass da viel mehr zum Beispiel unter ehemaligen Soldaten das selbstverständlich ist oder unter Offizieren besonders. Wir haben unsere Pflicht getan. Und ein Grund für die Unbeliebtheit von Willy Brandt zum Beispiel ist, dass er nicht in Deutschland war in der Zeit, dass er Emigrant war. Und ein Politiker in der Bundesrepublik, der Emigrant war, politischer Emigrant, wird es immer schwer haben, Stimmen zu bekommen. Die Studenten haben zum Beispiel gelesen, dass es alte, also Nazi-Generäle jetzt in NATO gibt. Ja. Und soweit ich weiß, ist es auch der Fall. Ist es im Osten dann anders? Da gibt es das grundsätzlich nicht. Es gibt allerdings Offiziere, die aber nicht in der Armee sind, jetzt ehemalige Wehrmachtsoffiziere, die in der Sowjetunion in der Gefangenschaft, so in besonderen politischen Schulen umgebaut worden sind. Die jetzt, das war natürlich eine sehr viel härtere Angelegenheit wahrscheinlich als diese Entnazifizierungsverfahren in der Bundesrepublik. Und die arbeiten jetzt zum großen Teil, soweit sie nicht zu alt sind, also in irgendwelchen Organisationen oder im Fernsehen, es gibt auch in der Presse welche. Das sind aber Leute, die als völlig umgedreht gelten, auch für sich selbst, die sich jetzt als Kommunisten verstehen. Etwas Ähnliches gab es in der Bundesrepublik im Zusammenhang mit USA. Das haben wir in der Biografie des einen Schriftstellers gelesen, Seipel. Er war mit der Gruppe sehr junger Menschen, die nach Harvard gebracht worden sind zu einem Seminar, um zu lernen, wie nun man ein demokratisches Land einrichtet. Also dieser Prozess, wobei Menschen in die Siegerländer hingeschafft worden sind und umgeschult. Das gab es, glaube ich, auf beiden Seiten, oder würdest du das so sehen? Ja, sicher. Nur dazu kommt wahrscheinlich, dass sehr viele Leute aus der DDR weggegangen sind, in die Bundesrepublik, die eine besonders belastete Vergangenheit hatten, solange das möglich war. Und dadurch ist einfach schon aus diesem äußeren Grund in der Bundesrepublik viel mehr Tradition, auch in diesem negativen Sinn, als in der DDR. Diese Schwierigkeiten von Politikern, in der Bundesrepublik ist es so, dass Politiker, die emigriert waren, die haben Schwierigkeiten, das gilt als, wenn man so sagen kann, Verrat, oder so sieht die Bevölkerung das. Ist nicht was Ähnliches in der DDR, nämlich es gibt zwei Sorten Emigranten. Diejenigen, die im Westen waren und diejenigen, die im Osten waren. Und haben nicht diejenigen Immigranten, die im Westen waren, während des Dritten Reiches schwieriger in der DDR als diejenigen, die im Osten waren. Ja, das war aber nur solange der Kalte Krieg gedauert hat. Das hing unmittelbar zusammen mit dem Problem des Kalten Kriegs. Das ist ganz logisch, wenn es eine gespannte Atmosphäre gibt, zum Beispiel zwischen der Sowjetunion und den USA, dann sind automatisch vom Standpunkt der Sicherheit Leute weniger zuverlässig als die anderen, die in den USA zum Beispiel in der Emigration waren. Wir haben hier vielleicht Kontakte gehabt. Ja. Und das ist nie genau abzuklären. Es ist dasselbe, was hier in solchen Fällen passiert. Ja. Oder dass man noch bis vor kurzem, um in die USA zu reisen, eine Rubrik ausfüllen musste, sind Sie jemals in der DDR oder in Ost-Berlin gewesen? Mhm. Wenn ja, von wann bis wann und warum? Das war ein Teil des Fragebogens. Und das ist, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr. Für alle aus Westeuropa. Auch, ja, es gab zuerst darum einen Streit in Österreich, weil die Österreicher haben sich darüber aufgeregt. Aha, dass man solche Fragen stellt. Ja. Und das ist eigentlich dasselbe wie das, wonach du gefragt hast. Verhalten sich eigentlich die BRD und die DDR unterschiedlich zur Frage Israel heute? Ja, natürlich. Die politischen Sympathien der DDR sind auf Seiten der Palästinenser und der arabischen Länder, soweit sie also politisch in der Nähe der Palästinenser sind. Und die Bundesrepublik ist natürlich auf Seiten Israels, aufgrund ihrer USA-Bindung und auch, weil das ein gutes Alibi ist, glaube ich. Israel hat eine Alibi-Funktion für die Bundesrepublik. Das meine ich eben, das hängt doch irgendwie zusammen mit Kriegsschuldfrage, oder? Ja. Dass man diese Schuld von sich weisen kann oder wieder gut machen kann, indem man Israel unterstützt. Ja, das ist das eine. Und die andere Seite ist, dass die Israelis an sich in vielen ihrer Aktionen vom Standpunkt der westdeutschen Bevölkerung gelernt haben von den Nazis, also von die Art von Aktion, die Art von Organisation und auch Brutalität, mit der diese Aktionen durchgeführt werden. Das sehen die Westdeutschen als ein bisschen als Bestätigung auch für die deutsche Art, solche Probleme zu lösen, die traditionelle deutsche Art. Und wie wird die DDR mit dieser Schuldfrage Juden gegenüber fertig? Ist das, was du meintest, wo du sagtest, das Land hat sich von dieser Tradition abgeschnitten, also auch von dieser Schuldfrage? Ja, wenn ich von mir ausgehe, zum Beispiel, ich habe sehr viele Freunde, die Juden sind oder Halbjuden, und meist erfahre ich das durch irgendeinen Zufall, weil es überhaupt keine Rolle spielt und es existiert nicht im öffentlichen Bewusstsein. Es gibt in der Regierung einige Juden in leitenden Positionen, ziemlich viele Juden, die aus der politischen Immigration zurückgekommen sind. Und der andere Punkt ist, dass die Gesetze gegen Antisemitismus zum Beispiel so drakonisch waren von Anfang an, dass das bei der Mehrheit der Bevölkerung, glaube ich, das vielleicht nicht ausgelöscht, aber doch ausreichend zugeschüttet hat. In der noch was war. Ja. Also ist diese alte Frage nach Schuld und nach dem neuen Staat für die Juden, das ist keine Frage mehr für die DDR. Das nee, ich glaube nicht. Ja, gut. Wir finden, dass es immer schwierig ist, hier in den Staaten in einem Klassenzimmer über die BRD und über die DDR etwas zu unterrichten, etwas zu, also was die Studenten ohne weiteres verstehen, zu sagen und erklären, wie es dazu gekommen ist. Kannst du vielleicht für das einige Fragen von den Studenten formulieren über DDR und wie man daran kommt hier? Ja, es gibt natürlich immer wieder die alte Frage, was doch vielfach durch unsere Presse auch unterstützt wird, inwiefern man in der DDR persönliche Freiheit hat als Bürger erstens und dann besonders als Schriftsteller oder Journalist. Die Frage ist natürlich ganz schwer zu beantworten für Leute, die hier aufgewachsen sind. Erstmal ist es eine Frage, wie man Freiheit definiert, oder zum Beispiel, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel dafür, als diese große Human Rights Kampagne von Carter anlief, die hatte natürlich auch Folgen in der DDR im Zusammenhang mit Helsinki. Und die DDR-Propaganda hat darauf reagiert, im Wesentlichen mit dem Argument, das erste Menschenrecht ist das Recht auf Arbeit. Und das ist in der DDR voll verwirklicht, in den USA nicht. Ich glaube, das ist richtig. Ne? das schließt nicht aus, dass man diskutieren muss über andere Freiheiten. Aber das ist ein basic thing. Right. Basic right. Und die Frage ist insofern so kompliziert, weil, oder wenn man ausgeht davon, ich habe das Abitur gemacht erst nach dem Krieg, das war 48, glaube ich, oder 49. Da hatten wir einen Deutschlehrer, der wollte uns die Sache besonders schwer machen und gab uns als Aufsatzthema einen Satz von Georg Herwegh: Die Freiheit der Welt ist unteilbar. Und nun saßen wir mit diesem Thema und das war sehr schwer, darüber in der Lehre einen Aufsatz zu schreiben. Aber ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage. Wenn Sie davon ausgehen, dass die persönliche Freiheit hier, die, von der jeder überzeugt ist, dass jeder Amerikaner, jeder Durchschnittsamerikaner glaubt, dass er persönlich frei ist und alle Rechte hat, das basiert aber unter anderem darauf, und das klingt ganz schrecklich agitatorisch jetzt, dass große Teile der Welt in Unfreiheit leben und quasi die Freiheit der US-Amerikaner bezahlen mit ihrer Existenz. Ökonomisch gesehen. Ja, ja. Und nicht nur ökonomisch. Sehr oft auch physisch. Und die DDR hat keine Kolonien in dem Sinn, keine Peripherie, was auch die Bundesrepublik hat. Die Bundesrepublik hat praktisch ökonomisch gesehen Kolonien, ist die zweite Kolonialmacht in der Welt, also nach den USA. Also in einem Neokolonien-Sinne, nicht? Also nicht diese alte Art. Ja. Und der andere Punkt ist, dass wenn man Freiheit definiert als die Möglichkeit, mit seiner freien Zeit etwas anzufangen, auch da glaube ich, das kann man schwer vergleichen, aber da ist die Qualität nicht geringer in der DDR, glaube ich. Es sind andere Dinge, die man damit anfangen kann. Aber wenn man es von hier aus vergleicht, erscheint es geringer. Wenn man es von dort aus vergleicht, erscheint vieles hier geringer. Die meisten hier, besonders Studenten, Freiheit ist fast gleichgesetzt mit Bewegung. Ja, das macht die Sache besonders schwierig im Gespräch mit Amerikanern natürlich. Ja. Weil natürlich ist der Preis für die soziale Sicherheit in der DDR ist unter anderem die Mauer. Das sind die Reisebeschränkungen. Und das ist eine ganz primitive und sicher auch brutale ökonomische Notwendigkeit. Weil die besten Facharbeiter oder auch Akademiker werden in der Bundesrepublik ungleich höher bezahlt als in der DDR. Und da kann man von den meisten Leuten nicht erwarten, dass sie nicht dahin gehen, wo sie mehr Geld kriegen für die gleiche Arbeit und auch mehr kaufen können für das Geld. Oder zum Beispiel Ärzte. Die DDR hatte einen ungeheuren Ärztemangel bis 1961. Es war wirklich ein Problem. Und seit 1961 also seit der Mauer. Kein Problem mehr, seit die Mauer gebaut worden ist. Danach gab es nochmal eine Aktion nach den Vier-Mächte-Vereinbarungen in West-Berlin. Gab es eine ziemlich groß angelegte Aktion von der Bundesrepublik aus, Ärzte aufzukaufen in der DDR. Die sind in den verschlossenen Waggons, in den Güterwagen zum großen Teil transportiert worden, die die DDR-Behörden nicht öffnen dürfen. Also die verplombten Waggons. Das ist eine. Das ist das, bringt dann das andere Problem, was von hier aus für diejenigen, die noch nicht nach Europa oder also weg von Amerika gereist sind, man versteht nicht, was das heißt, konvertible Währung. Also die Schwierigkeit mit den zwei Währungen ist uns oder beziehungsweise unsere Studenten, die das nicht kennen. Fängt natürlich damit an, dass die Ausgangsbedingungen schon ganz verschieden waren. Also die DDR, dieser Teil von Deutschland, war industriell am wenigsten entwickelt. Schlesien ist abgeschnitten, gehört zu Polen. Das war das zweite Zentrum der Steinkohlenindustrie und alles, was daran hängt, auch Stahl- und Metallindustrie. Dann, die DDR musste Reparationen zahlen, also ziemlich viel, weil die Russen sich das nicht leisten konnten, darauf zu verzichten. Die Bundesrepublik hat überhaupt keine Reparationen gezahlt und hatte einen viel besseren Ausgangspunkt industriell schon und dann den Marshallplan. Und das führte einfach zu diesem ökonomischen Ungleichgewicht, was nach wie vor existiert. Und dazu kommen noch einige andere Probleme, zum Beispiel, dass jeden Abend die Mehrheit der DDR-Bevölkerung das westdeutsche Fernsehprogramm sieht. Und das hat so den Effekt, als ob man jeden Abend in die Wohnung des reicheren Nachbarn zieht und man sieht, dass der schönere Möbel hat. Das hat einen sehr korrumpierenden Effekt. Und dazu kommt, dass die DDR-Währung aus all diesen Gründen nicht konvertiert wird von den westlichen Industriestaaten. Die existiert nicht. Und da muss ich zugestehen, das habe ich nie verstanden. Das ist eine politische Blockade, das hat keine ökonomischen Gründe mehr, denn alle anderen Währungen in der osteuropäischen Länder werden konvertiert, sind konvertierbar inzwischen. DDR-Mark noch nicht. Und das ist eine politische Maßnahme, die hat keine ökonomische Motivierung mehr. Da gibt es eine Kommission, ich glaube in der Schweiz, die darüber wacht und darüber befindet, was da passiert. Alle andere Ostblockländer? Ich bin nicht ganz sicher, ob alle, aber auf jeden Fall einige inzwischen. Und das heißt, dass man, die Ostmark kann man nicht ausführen? Nein, man kann sie nicht ausführen. Aber in den anderen sozialistischen Ländern, man kann die Währung ausführen und dann im Westen tauschen. In jedem Land gibt es wahrscheinlich Begrenzungen. Ja, natürlich gibt es Begrenzungen. Ja. Ich wollte auf etwas anderes kommen. Ich meine gemerkt zu haben in den letzten paar Jahren, dass sehr viele Schriftsteller Erinnerungen aus dieser Zeit, besonders unmittelbar am Ende und unmittelbar nach dem Kriege aufschreiben oder Geschichten darüber. Nicht ausschließlich natürlich, aber in den letzten 5-6 Jahren sehr viel davon publiziert worden ist. Wie kann man das verstehen? Warum ist es nicht eher passiert, dass man also diese Sachen... Naja, das spricht natürlich dafür, dass die Vergangenheit auch in der DDR nicht bewältigt ist. Was da passiert ist, war einfach, dass man mit politischen Maßnahmen die Sache stillgelegt hat. Und das ist nicht virulent, es gibt keine virulenten Nazi-Ideologien in der DDR. Aber man hat natürlich aus den Zwängen besonders des Kalten Krieges hat man sehr viel übernommen einfach benutzt, was die Nazis geleistet haben an Disziplinierung der Bevölkerung. Es gibt da eine Tagebucheintragung von Brecht über den Punkt, glaube ich, wie ungeheuer viel der Faschismus geleistet hat für die kapitalistische Industrie, in der Disziplinierung der Arbeiterklasse für die Zwecke der Industrie. Das geht bis in Details auch, weil die Raumfahrtmedizin basiert zum großen Teil auf Versuchen, die in Konzentrationslagern gemacht worden sind. Da sind Unterkühlungsversuche gemacht worden, eine ganze Versuchsreihe, die dann die Grundlage war für die Raumfahrtmedizin. Und deswegen sind einfach sehr viele Haltungen übernommen worden und einfach mit anderem Inhalt gefüllt und andere Etiketten dran. Und es zeigt sich aber immer mehr, dass das nicht ausreicht. Dass auch der Staatsapparat, der zwar zerschlagen worden ist, aber der ist, musste dann wieder besetzt werden, der neue Staatsapparat mit alten Leuten. Also, das war in beiden Teilen Deutschlands der Fall. Ja. Und natürlich auch in der DDR, es gab nicht so viele Antifaschisten. Und dann passiert immer, also gerade wenn ein Staatsapparat sich verselbstständigt, was natürlich passiert ist in der Situation, in dieser Abgrenzungssituation, in dieser ständigen Belagerungssituation in der DDR, dann verfestigt sich dieser Apparat und dann passiert, dass die tüchtigen Leute, die die meiste Initiative haben, dass die mehr Autorität, mehr Macht kriegen als andere. Und das waren sehr oft die Leute, die schon vorher mehr Initiative gehabt hatten und tüchtiger waren und deswegen in dem Apparat so funktioniert haben. In Zusammenhang mit dieser Publizierung von Erinnerungen aus der Zeit und so in der Bundesrepublik ist es jetzt auch so, dass man sehr viel Hitler-Filme, diese Welle über den Dritten Reich, man will es jetzt wissen und sehr oft sind das junge Leute, die unter 30 sind oder um 30 rum. Sie wollen es jetzt endlich wissen, was da los war. Ja, das hat, glaube ich, doch andere Gründe. Die wollen nicht wissen, was da war. Die suchen eine Lösung für die Probleme der Gesellschaft. Und da es keine Linke gibt in der Bundesrepublik und keine linke Perspektive, überhaupt eigentlich keine Alternativvorstellung, da das Ganze aber gerade für junge Leute enttäuschend ist und frustrierend ist, suchen sie einen starken Mann. Sie suchen so ein Ventil in Gewalt oder in den traditionellen Lösungen. Ah ja, okay. Ich glaube, dieser Film ist jetzt aus, wir müssen hier abbrechen. Ist das, was ich verstanden habe? Oder? Noch 2 Minuten jetzt. Dann ganz kurz, wie sieht man in der DDR diese Entwicklung in der BRD? Also diese Hitlerwelle oder diese neue Interesse am Dritten Reich und immer wo ich in der BRD habe ich das Gefühl, besonders unter Intellektuellen, eine Art Angst, dass es so viele alte Haltungen und alte Lösungen nochmal kommen und nochmal vorgeschlagen werden. Ja, das wird in der DDR offiziell natürlich ganz kritisch gesehen. Es gibt leider aber auch Trends, besonders bei der Jugend, daran etwas interessant zu finden. Das ist ganz verständlich, weil bei uns zum Beispiel der Geschichtsunterricht oder die Aufklärung über diese Vergangenheit sehr allgemein politisch war. Und überhaupt Politik, was sehr, sehr Generalisierendes hat, also in der Vermittlung. Und da gibt es dann natürlich einen Reiz des Interessanten. Und das ist interessant, was da durch diese Hitlerwelle hochkommt. Ich habe das Gefühl, dass in beiden Ländern eine Art Starre da ist und für also sehr viele ist es nicht auszuhalten, diese Starre.